Deutschlandfunk. Kommentar. Nun scheint es offiziell. Die türkische Regierung gibt grünes Licht für den Besuch von deutschen Abgeordneten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Cirlik. Dort sind auch Bundeswehrsoldaten im NATO-Aufklärungseinsatz gegen den IS. Die Türkei hatte einen solchen Besuch zunächst abgelehnt. Monatelang war darum gestritten worden. Rolf Clement kommentiert. Es ist schon länger abzusehen, dass die Türkei das Einreiseverbot für deutsche Abgeordnete zum NATO-Stützpunkt in Cirlik aufheben würde. Der Oktobertermin für die Reise steht schon länger in den Kalendern der zuständigen Abgeordneten als fester Termin. Die formale Zustimmung ist ein Indiz für eine Lockerung der türkischen Politik gegenüber ihren Partnern. Der Vorwand der Armenien-Resolution des Bundestages verblasst mit der Zeit. Sie wurde vom Bundestag beschlossen, Regierungsvertreter waren damals schon reserviert gegenüber dem Votum des Parlaments. Deswegen hat die türkische Führung den Kontakt zu den deutschen Regierungsvertretern nie abreißen lassen. Nach dem sogenannten Putsch in der Türkei musste Präsident Erdogan nach außen hin aus seiner Sicht auch hart spielen. Die Verurteilung des Putsches, das blieb auch in Ankara nicht verborgen, bezog sich auf die Gewaltanwendung im Inneren, die abgelehnt wurde. Sie war keine Unterstützung für Erdogan als Person. Das ärgerte die türkische Führung. Sie hat den Bogen in dieser Phase überspannt. Das Flirten mit Russland, mit Präsident Putin, ist Erdogan politisch nicht gut bekommen. Einige Zeit gab es keine Besuche westlicher Politiker in Ankara, man sprach nur im internationalen Rahmen auf Konferenzen. US-Vizepräsident Biden reiste nach Ankara, um dort Klartext zu reden. Seitdem ist die türkische Politik wieder bündnisfreundlicher. Erdogan betont, dass er das Flüchtlingsabkommen mit der EU einhalten will. Er geht keine Koalition mit Russland im Kampf gegen den IS ein. Ja, es gibt noch eine Differenz. Der Westen unterstützt die Kurden im Kampf gegen den IS. Biden hat da verbal ein Zugeständnis gemacht und die Kurden aufgefordert, sich hinter den Euphrat zurückzuziehen. Folgen hatte diese Aufforderung aber nicht. Aber der Türkei wurde intern klargemacht, wo sie ohne Unterstützung der Allianz stehen würde. So steht die Erlaubnis, dass deutsche Abgeordnete deutsche Soldaten wieder besuchen dürfen, im Kontext dieser veränderten türkischen Politik. Es ist so, wer wie Erdogan robuste Mittel in der Politik einsetzt, die Deutschland zum Beispiel nicht einsetzen will, hat zunächst Vorteile. Aber das aktuelle Beispiel zeigt, dass das nicht immer tragfähig ist. Der Fall Incirlik belegt, dass Verbiegen und Verbeugen nicht immer nötig ist, um sein Ziel zu erreichen. Auch andere haben Druckmittel, die sie einsetzen können. So ist das Zulassen einer Selbstverständlichkeit, wie der Besuch bei deutschen Soldaten durch Bundestagsabgeordnete, vielleicht ein Indiz für eine veränderte Politik der Türkei gegenüber den Verbündeten. Diese Hoffnung sollte die Reisegenehmigung uns geben.